Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 5. Hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Gott segne dieses Wort. Gott allein. In diesem Bibelvers hier aus dem 5. Buch Mose haben wir die Aufforderung, also Gottes Aufforderung zur bedingungslosen Hingabe. So, also unser Herrgott spricht jetzt hier durch Mose. Er hat jetzt Mose gerade die 10 Gebote gegeben, ja, auf dem heiligen Berg. Und worauf es hier ankommt, ist zu sehen, dass wir eben Gott allein, ja, dienen, nicht nur dienen sollen, aber ihn mit unserem ganzen Herzen und ganzer Seele und ganzen Kraft lieben sollen. Und das ist eine Aufforderung, die, wenn ihr in die Evangelien geht, ja, ins Evangelium, in die Evangelien, da unser Jesus Christus an verschiedener Stelle benutzt fast dieselben Worte. Und das ist wichtig, denn er ist da als Gott im Fleische, ja, Gott ist Mensch geworden und ist dann hier zu der Zeit dann auf Erden und hat eben dieses Gesetz eben in sich vereinnahmt und in sich selber dargestellt, und die Einladung ist dann eben zu ihm zu kommen, denn er ist Gott allein, ja. Und das ist eben wichtig, aber weil wir das wollen, wir kommen durch unseren freien Willen, nicht weil uns irgendjemand zwingt, denn unser Herrgott hat uns freien Willen gegeben, dass wir aus einer Herzensangelegenheit zu ihm zu kommen, als reuige Sünder. Wir sagen, wir haben genug von der Sünde, wir wenden uns von der Sünde ab, wir sind reuig sozusagen und gehen dann eine persönliche Beziehung mit Christus ein. Und das ist gar nicht so anders heute, wie auch dann im Neuen Testament, in den Evangelien, wie Jesus uns das lehrt und auch hier dargestellt ist. Gott ändert sich ja nicht. Ja? Und dann ist also die Aufforderung hier, Gott allein zu dienen und in unseren Herzen zu lassen. Und was dann passiert ist, dass wir dann sehen können, wie Gott in und durch uns wirkt. Und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das ist, ja, weil wir jeder eine persönliche Beziehung, einzigartige Beziehung zu unserem Jesus Christus haben. Wie das genau funktioniert, das wissen wir nicht. Wir müssen nicht alles wissen. Aber es ist etwas, was wir nicht verpassen wollen. Denn wir wollen auf jeden Fall ja nicht nur die Erlösung wahrnehmen, sondern hier schon, im Hier und Jetzt, im Dasein, die Früchte des Heiligen Geistes ernten sozusagen. Also als Christus dann in und durch uns wirken lassen. Und er bietet uns nicht nur Schutz in bestimmten Situationen, oder eher in allen Situationen natürlich auch, aber er leitet uns und wir lassen ihn schalten und walten in unseren Herzen. Und wichtig ist zu verstehen, dass er nie keine Wahrheiten aus der Bibel kompromittieren wird. Ja? Also es ist nicht so, wenn jetzt jemand die Bibel nimmt und sagt, ja, das hier trifft zu und das hier nicht, das ist falsch. Also das ist nicht, wozu die Bibel da ist, sondern die Bibel ist dazu da, dass wir Gottes Gebote wahrnehmen und nicht nur achten, sondern auch, uns Ideen hingeben, bedingungslos, ja, ohne Bedingungen, wie auch unser Herrgott ohne Bedingungen für uns am Kreuz für uns gestorben ist. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, denn er hat dann den Weg vorbereitet für uns und kann dann in und durch uns wirken, alle, die wir als reuige Sünder zu ihm kommen. Und es ist eine Herzensangelegenheit, also Gott allein in unseren Herzen, dass unser Jesus Christus in unseren Herzen, darauf kommt es an, ihn wirken zu lassen. Und er hilft uns dann auf dem rechten Weg. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen Vers hier, diese Aufforderung zur bedingungslosen Hingabe. Und das ist das wichtigste Gebot. Ja, aus den 10 Geboten nochmal hier dargestellt, wie du das hier in Moses Herzen sprichst. Und wie du das ja auch selber mitteilst in den Evangelien. Und auch gleichsam, liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Diese beiden Gebote zusammen sind die allerwichtigsten. Und du hast uns sie gegeben, nicht als Bürde oder als Schwierigkeit, nein, sondern als Hilfe, wie die wir zu dir kommen, als reuige Sünder, und du dann in und durch uns wirken kannst und uns zeigen kannst, was du in und durch uns erreichen willst. Und das ist die Einladung, und dafür beten wir, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Beten dies, danken dir, Jesus, beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.